Also ist Ihnen nicht gut? Was ist Ihnen denn? Haben Sie Zweifel? Ich gehe, Genosse. Ich wusste es. Sie hörten Andrejew und der Gouverneur nach Ricarda Huch mit Hannes Messemer, Max Dümenil, Alexis Neve und anderen, Regie Helmut Wild. Eine Produktion des NWDR 1951.